Die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea veröffentlichte am 30. März ein Memorandum mit dem Titel »Für immer unvergessen bleiben werden die herausragenden Verdienste des verehrten obersten Führers Kim Jong-un mit der Politik der parallelen Entwicklung der Wirtschaft und der nukleären Streitkräfte, die Würde und das Ansehen der Republik auf höchstem Niveau demonstriert zu haben.« Im Memorandum wurde ausführlich darauf verwiesen, dass Kim Jong-un auf der Plenartagung des ZK der Partei der Arbeit Koreas im März 2013 einen neuen strategischen Kurs vorgelegt habe, entsprechend der entstandenen Lage und der gesetzmäßigen Forderung der fortschreitenden koreanischen Revolution, die Wirtschaft und die nuklearen Streitkräfte parallel zu entwickeln. Er habe gemäß den Vermächtnissen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il an der großen Linie für parallele Entwicklung festgehalten und ein ewiges Fundament für den endgültigen Sieg der koreanischen Revolution gelegt. Die Armee und das Volk der TVRK, hieß es weiter, werden unter der weisen Führung von Kim Jong-un die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der atomaren Streitkräfte weiter beschleunigen, die zur Selbstverteidigung dienenden Kernwaffen als ein unersetzbares Leben der Nation und ein Staatsscherz des wiedervereinigten Korea ununterbrochen verstärken und mit der Kraft, dem Geist und dem Tempo von Korea auf jeden Fall einen starken, aufblühenden Staat errichten.